Welch ein Tag heute, was den Krieg am Golf angeht. Da kam noch vor Morgengrauen aus Moskau die Nachricht, Tariq Aziz, der irakische Außenminister, und der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow hätten sich auf einen Rückzug der Iraki aus dem besetzten Kuwait geeinigt. Danach ein langes Telefongespräch von Gorbatschow mit seinem amerikanischen Amtskollegen George Bush, dessen Inhalt im Einzelnen nicht verlautbart wurde. Für den Deutschen Bundestag Anlass, am Vormittag erleichtert, eine aktuelle Diskussion über die Lage abzuhalten. Am Nachmittag dann das Ultimatum von Präsident Bush an den Irak, ab morgen 18 Uhr müsse Saddam Hussein seine Truppen aus Kuwait zurückziehen. Und kurze Zeit darauf die Eilmeldung wieder aus Moskau, der Irak zum Rückzug innerhalb von 21 Tagen bereit. Nun geht es um einen 6-Punkte-Plan. Aus Moskau, Eduard Neumeier. Der sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow hat heute Abend ein anderthalbstündiges Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten George Bush geführt. Das Gespräch kam unmittelbar nach der Rede Bush zustande, in der er Saddam Hussein ein Ultimatum zum Abzug seiner Truppen aus Kuwait bis zum Samstag um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestellt hat und galt einer breiten und detaillierten Erörterung der Lage im Golf. Dabei seien die positiven Elemente der Friedensbemühungen anerkannt worden, sagte Ignatenko. Dies sagte er heute Abend in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Moskau. Er legte bei dieser Gelegenheit die mittlerweile modifizierte Fassung des in der vergangenen Nacht präsentierten 8-Punkte-Vorschlags von Gorbatschow zur Beendigung des Golfkrieges vor. Die Außenminister der Sowjetunion, Alexander Besmertnik, und des Irak, Tariq Aziz, haben den Plan ausgearbeitet und nach Darstellung Ignatenkos in langwieriger und intensiver Arbeit fertiggestellt, bevor Bush seine Rede gehalten hatte. Der nun detaillierte Plan besteht nur noch aus 6 Punkten, wobei allerdings der gestrige 8. lediglich eine prozedurale Feststellung für die Ausarbeitung des jetzigen Vorschlages war. Saddam Hussein ist bereits im Besitz dieser 6 Punkte und laut Ignatenko wartete man bereits zu Beginn der Pressekonferenz minütlich auf die Antwort aus Bagdad. Die 6 Punkte sehen vor, erstens, den sofortigen Abzug der irakischen Truppen aus Kuwait. Kuwait werde die Resolution 660 anerkennen und ohne Verzögerung und ohne Bedingungen erfüllen. Insofern unterscheidet sich dieser Punkt von dem gestern vorgelegten nicht. Zweitens, der Rückzug beginnt am Tag nach dem Waffenstillstand. Bisherige Darstellungen, dass der Abzug am zweiten Tag beginnen solle, waren offenbar aus einem Missverständnis bei der Übersetzung entstanden. Drittens, der Rückzug aus dem Staat Kuwait soll innerhalb von 21 Tagen abgeschlossen sein. Die Räumung der Stadt Kuwait allerdings binnen 4 Tagen. Dieses ist eine Präzisierung des Punktes, dass der Abzug innerhalb eines feststehenden Zeitraums sich zu vollziehen habe. Viertens, nach dem Abzug verfällt die Resolution der Vereinten Nationen samt den darin beschlossenen Maßnahmen gegen Irak. Fünftens, alle Kriegsgefangenen werden binnen 72 Stunden nach der Ausrufung des Waffenstillstandes freigelassen. Sechstens, die Bestätigung und Überwachung des Abzuges obliegt den nicht in die militärischen Aktionen verwickelten Mitgliedern des Sicherheitsrates. Bei diesen Punkten fehlt nun der gestern noch enthaltene, der vorsah, dass nach dem Abzug von 2/3 der irakischen Armee aus Kuwait die Sanktionen gegen Irak eingestellt werden sollten. Diese Formulierung war von Präsident Bush als eine Bedingung verstanden worden und abgelehnt worden und die Tatsache, dass es nun nicht mehr auftaucht, beweist, dass die Entscheidungen in Moskau im unmittelbaren Einvernehmen mit den Reaktionen in der Welt getroffen worden sind. An dem Statement Ignatenkos heute Abend fiel auf, dass Moskau jedes Urteil über die Rede Bushs vermied und lediglich mahnte, Vorschläge nicht an einzelne Adressaten zu richten, sondern sie an die Vereinten Nationen zu geben. Dies wird in Moskau als ein Hinweis darauf gewertet, dass Moskau beabsichtigt, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in seine eigene Friedensinitiative mit einzuschalten. Sie wurde im Übrigen heute dort zugeleitet. Ignatenko warnte auch davor, die Vorschläge der USA und der Sowjetunion unter ideologischen Aspekten zu beurteilen. Nach Ignatenko hat Bush Gorbatschow gegenüber nicht angedeutet, dass nach Ablauf des Ultimatums am Samstag die Bodenoffensive sofort beginne. Allerdings hatte Bush heute Abend erklärt, dass wenn Irak das Ultimatum nicht befolge, die Bodenoffensive unvermeidlich sei. Allerdings ohne sich auf einen Zeitpunkt festzulegen. Bush soll sich andererseits auch nicht zur Qualität des sowjetischen Planes geäußert haben. Laut Ignatenko ist die UNO mittlerweile im Besitz auch des überarbeiteten Dokumentes, das in harter Arbeit entstanden sei. Auf die Frage eines Korrespondenten, ob sich die sowjetische Einschätzung des Irak geändert habe, sagte Ignatenko wörtlich, die Sowjetunion glaubt auch weiterhin, dass Irak der Aggressor ist. Eduard Neumeier aus Moskau. Der Sechs-Punkte-Plan von Michail Gorbatschow macht der amerikanischen Regierung also einiges Kopfzerbrechen. Er könnte eine Bodenoffensive der Anti-Saddam-Koalition überflüssig machen und er könnte deren Kriegsziele einschränken, die, so sehen es nicht wenige, auf ein Ausschalten der Militärmacht Irak im Nahen Osten hinauslaufen. Wie man in Washington auf die Meldungen aus Moskau reagierte, schildert Marianne Thall. Zu den Vorschlägen aus Moskau, dem Irak für die Räumung von Kuwait City und dem ganzen besetzten Land mehr Zeit einzuräumen, gibt es bisher keine Reaktionen aus dem Weißen Haus. Fest steht nach wie vor, die Adresse, an die sich Saddam Hussein bis morgen 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit wenden muss, um einen verheerenden Bodenkrieg abzuwenden, sind die Vereinten Nationen in New York. Er muss bis dann öffentlich und verbindlich erklären, dass er mit den Bedingungen für einen bedingungslosen Rückzug aus Kuwait einverstanden ist, die ihm die USA in Abstimmung mit ihren Verbündeten präsentiert haben. Die USA haben durch den Sprecher von Präsident Bush, Marlin Fitzwater, erklären lassen, dass die abziehenden irakischen Streitkräfte nicht angegriffen werden, sofern der Rückzug entsprechend den detaillierten Bedingungen verläuft. Und sie haben gleichzeitig klipp und klar gesagt, dass jeder Bruch dieser Bedingungen eine unmittelbare und scharfe Erwiderung durch die alliierten Truppen auslösen wird. Mit anderen Worten, beugt sich Saddam nicht den Bedingungen, die de facto einer Kapitulation gleichkommen, dann kann ab morgen Abend die Landoffensive beginnen. Der Sieben-Punkte-Plan setzt Saddam Hussein äußerst knappe Fristen. Bereits zu dem Stichpunkt 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit muss der Irak auf breiter Basis mit dem Abzug von Tausenden von Soldaten auf dem ganzen kuwaitischen Gebiet begonnen haben. Der Rückzug muss binnen einer Woche abgeschlossen sein. Die irakischen Truppen müssen dann in ihre Stellungen zurückgekehrt sein, die sie am 1. August, also vor der Invasion Kuwaits, eingenommen hatten. Eine Forderung, die praktisch bedeutet, dass die Truppen Panzer, LKWs, sonstige Geräte und Waffen zurücklassen müssen, weil sonst ein dermaßen schneller Rückzug nicht zu bewerkstelligen ist. Binnen 48 Stunden, bis Montagmittag also, muss der Irak seine Streitkräfte außerdem aus Kuwait City abgezogen haben und der rechtmäßigen Regierung die Rückkehr in das zerstörte Land erlauben. Zu den von Moskau vorgeschlagenen längeren Fristen von 4 Tagen für die Räumung von Kuwait City und 21 Tagen für Kuwait gibt es, wie gesagt, bisher aus Washington noch keine Stellungnahme. Zu dem nun inzwischen überarbeiteten Friedensplan von Moskau. Vor der Presse dort sagte der irakische Außenminister Tariq Aziz am Vormittag, Bagdad habe den sowjetischen 6-Punkte-Plan zum Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait angenommen und erzählte die 6 Punkte noch einmal auf. Iraq agrees to comply with Resolution 660. Erstens, der Irak erklärt sich einverstanden, die Resolution 660 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu erfüllen. Das heißt, er zieht unverzüglich und bedingungslos alle seine Truppen aus Kuwait auf die Positionen zurück, die sie am 1. August 1990 eingenommen haben. Zweitens, der Abzug beginnt am Tag nach der Feuereinstellung an Land, auf dem Meer und in der Luft. At sea and in the air. Third, the withdrawal shall be completed within a period of 21 days. Drittens, der Abzug ist nach 21 Tagen beendet, eingeschlossen des Abzugs der Truppen aus der Stadt Kuwait im Lauf der ersten 4 Tage. Four, viertens, unmittelbar nach Beendigung des Truppenabzuges entfallen die Gründe, weswegen die UNO-Resolutionen verabschiedet worden waren. Und deswegen verlieren die Resolutionen ihre Wirksamkeit. Five, all prisoners of war Fünftens, alle Kriegsgefangenen werden 3 Tage nach der Feuereinstellung befreit und repatriiert. Und sechstens, die Kontrolle über die Feuereinstellung und den Truppenabzug übernehmen Beobachter oder Kräfte zum Schutze des Friedens, wie das der Sicherheitsrat der UNO bestimmen wird. Der Irak habe den in Moskau ausgehandelten 6-Punkte-Plan zur Beilegung des Golfkrieges voll angenommen, sagt Tariq Aziz, aber zum Bush-Ultimatum ist kein Wort gefallen. Hans-Wilhelm Fahlefeld, bei Ihnen in Washington ist es sehr früh am Morgen. Ich denke, es gibt keine Reaktion bisher aus dem Pentagon, aber gäbe es eine, wäre sie sicher negativ. Ja, das Weiße Haus hat ja schon den irakischen Worten des Außenministers die kalte Schulter gezeigt. Das Weiße Haus ließ erklären, die Annahme des sowjetischen Friedensplanes durch Irak habe keine Bedeutung. Wir Amerikaner warten auf eine Antwort auf unser Ultimatum. Das ist ja das Auffallendste an der Erklärung des irakischen Außenministers gewesen, sein Schweigen zum Ultimatum der USA. Er hat dieses Ultimatum nicht vom Tisch gewischt. Er hat es einfach negiert, als gäbe es dieses Ultimatum nicht. Das heißt, Saddam setzt auf Zeit. Da fragt man sich natürlich, was hat das zu bedeuten? Hat es nichts zu bedeuten oder vielleicht doch etwas? Inzwischen sind natürlich schon Spekulationen hier aufgetaucht. Spekulationen etwas optimistischer Art, denen ich mich nicht anschließen möchte. Und zwar ist die Frage aufgeworfen worden, heißt die Tatsache, dass er das Ultimatum praktisch überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, dass die Iraker um 18 Uhr deutscher Zeit mit dem Rückzug beginnen? Wir werden es wissen in wenigen Stunden. Das Bush zum Bush-Ultimatum, Präsident Bush hat gesagt, I have decided, ich habe beschlossen. Der wird mit Sicherheit, oder sehen Sie das anders, keine Minute von diesem Ultimatum abrücken? Also soweit ich das beurteilen kann, aber das weiß man natürlich in so dramatischen Stunden nicht. Man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen geschieht. Und ich bin davon überzeugt, dass die Telefonate zwischen Washington und Moskau heiß laufen in diesen Stunden. Also ich bin davon überzeugt, dass der amerikanische Präsident von seinem Ultimatum nicht heruntergeht. Und wenn er bis 18 Uhr aus Bagdad keine Antwort hat, und zwar Antwort in dem Sinne, dass das Ultimatum bedingungslos angenommen wird, dann bin ich davon überzeugt, dass es zum Landkrieg kommt. Sie haben gerade das Stichwort genannt, Herr Fahlefeld, die Telefonate zwischen Washington und Moskau. Gestern zum Beispiel haben Bush und Gorbatschow 1,5 Stunden miteinander geredet. Es gibt Spekulationen, wie so vieles in diesen Tagen, Spekulationen, dass es da eine Art Rollenverteilung gäbe, um die Golfsituation, um Saddam in den Griff zu bekommen. Harte, konsequente Linie aus Washington und eine Art Entgegenkommen, ein Bemühen um eine diplomatische Lösung aus Moskau. Halten Sie das für denkbar, dass da die Rollenverteilung abgesprochen wird? Ich glaube, das ist etwas weit hergegriffen. Aber natürlich ist in diesen Tagen alles denkbar. Aber ich glaube es aus dem Grunde nicht, weil natürlich die Rolle von Gorbatschow, die er jetzt spielt, das amerikanisch-sowjetische Verhältnis mit einer gewissen Spannung aufgeladen hat. Denn durch die Rolle, die Gorbatschow spielt, hat er sich nach amerikanischer Auffassung von dem Golfkrieg distanziert. Das ist eine Entwicklung, die in Washington abgelesen wird seit dem sensationellen Rücktritt des Außenministers Shevardnadze. Mit dem Rücktritt von Shevardnadze hat sich in den amerikanisch-sowjetischen Beziehungen viel geändert. Wir merken es ja auch im Abrüstungsbereich. Da geht ja auch nicht mehr alles so, wie das mal geplant war. Selbst Verträge, die unterzeichnet sind, machen auf einmal Auslegungsschwierigkeiten. Also da gibt es Spannungen. Aber interessanterweise, und das sollte man vielleicht doch noch anfügen, behandeln sich die beiden Präsidenten Bush und Gorbatschow kolossal höflich, trotz der unterschiedlichen Interessenlage, die beide am Golf haben. Über das letzte Telefonat, auf das Sie hingewiesen haben, über dieses Telefonat sagte der Sprecher des Weißen Hauses, es sei ein gutes Gespräch gewesen, alle bedeutenden Punkte seien angesprochen worden, Bush schätze die Bemühungen von Gorbatschow zur Beilegung des Krieges sehr hoch ein. Und ähnlich höflich klang es auch aus Moskau. Die sowjetische Nachrichtenagentur KAS charakterisierte das Telefonat mit den Worten, es sei vom Verständnis für die äußerst bedeutende Rolle der Kooperation zwischen Washington und Moskau gekennzeichnet gewesen. Gorbatschow und Bush hätten vereinbart, während dieser unruhigen Tage in ständigem Kontakt zu bleiben. Also mit diesen Worten, mit diesen höflichen Worten verdecken die Sprecher beider Präsidenten etwas, dass es doch im Hintergrund kriselnde Spannungen gibt. Meldung heute zum Schluss noch, Herr Fahlefeld. Das Pentagon bittet den Kongress um 15 Milliarden Dollar für den Golfkrieg. Ein Sprecher wird zitiert, der sagt, das würde ausreichen, wenn der Krieg bis Ende März vorbei sein sollte. Wenn das, was Sie ja auch einschätzen, Saddam geht nicht auf Bush-Ultimatum, auf Bushs Forderungen ein und heute nach Ablauf des Ultimatums beginnt die Landoffensive. Ist das der zeitliche Plan der USA? Bis Ende März könnte alles gelaufen sein? Ja, ich glaube, geht es nach den Wunschvorstellungen der Amerikaner, möchten sie, dass bis Mitte März schon alles vorbei ist, denn Mitte März beginnt das Ramadanfest, Mitte März ändert sich nach den hier vorliegenden Meldungen das Wetter grundsätzlich, es wird wieder sehr heiß und anschließend beginnen, also nicht im März, aber ich glaube Anfang April oder wann, beginnen die Pilgerfahrten in die heiligen Stätten des Islam nach Saudi-Arabien, Mekka und Medina. Also die Tendenz hier ist, sollte es zum Landkrieg kommen, an diesem Wochenende nehmen wir mal an, dann hoffen die Amerikaner, wenigstens ist das mein Eindruck, dass er in 14 Tagen zu Ende ist. Ich danke Ihnen. Hans-Wilhelm Fahlefeld in Washington. Ein Tag hektischer diplomatischer Bemühungen in letzter Sekunde. Vor wenigen Minuten ist das Ultimatum, das Präsident Bush dem Irak zum Rückzug gesetzt hat, abgelaufen, ohne dass im Laufe des Tages bei den Vereinten Nationen eine Rückzugserklärung aus dem Irak zu den von Präsident Bush gestellten Bedingungen zu vernehmen war. Das hat Unverständnis ausgelöst. Schließlich hat Irak den in Moskau ausgehandelten modifizierten 6-Punkte-Plan zum Rückzug aus Kuwait angenommen. Das ließ der irakische Außenminister am Morgen in Moskau verlauten. Wie es scheint, ist der Bodenkrieg nun nicht mehr aufzuhalten. Auf die aktuelle Situation am Golf werden wir gleich eingehen. Aus New York erwarten wir Informationen dann zur Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Aus Washington Reaktionen auf die Verlautbarungen von Tariq Aziz in Moskau und aus der sowjetischen Hauptstadt berichten wir über die letzten Vermittlungsbemühungen des sowjetischen Präsidenten. Außerdem im Programm Beiträge zum Putsch in Thailand und den Unruhen in Albanien. Zur Situation am Golf. Trotz vielfältiger diplomatischer Bemühungen spitzt sich die Situation am Golf nach Ablauf des Ultimatums bedrohlich zu. Die blutige Eskalation könnte nun unmittelbar bevorstehen. Was derzeit in der Kriegsregion, speziell in Kuwait, zu beobachten ist, schildert nun unser Korrespondent Rainer Krawitz. Hier in der Region ist keinerlei Anzeichen dafür zu erkennen, dass die Bodenoffensive begonnen hätte. 20 Minuten, 10 Minuten nachdem das Ultimatum von US-Präsident Bush abgelaufen ist, um 20 Uhr Ortszeit hier im Golf. Schon 2 Stunden zuvor hatte die amerikanische Militärinformation bekannt gegeben, dass es keinerlei Anzeichen für einen Rückzug der Iraker aus Kuwait gegeben habe. Der Brigadegeneral Richard Neal von der US Army in Saudi-Arabien, er listete dann am Abend wieder die Statistik der zerstörten irakischen Panzer und der anderen militärischen Einrichtungen auf. Weitere 143 irakische Soldaten seien heute wieder in Gefangenschaft geraten, sodass die Gesamtzahl der gefangenen Iraker in den Händen der Alliierten jetzt bei 2100 liege. Und heute auch wieder, wie seit dem Beginn der Luftangriffe, wurde über die Zahl der eigenen und der irakischen Opfer nichts gesagt. Nur so viel, die Vorbereitungen des Schlachtfeldes gehen weiter. 2900 Angriffe sind heute noch einmal geflogen worden, um die irakischen Stellungen aufzuweichen. Das heißt, die Gesamtzahl der alliierten Bomberflüge liegt damit jetzt bei 94.000. Und dennoch, die irakischen Truppen sind nach wie vor in der Lage zu agieren. General Neal führte heute Satellitenaufnahmen vor, die einmal mehr die gestrige Aussage des amerikanischen Präsidenten belegen sollten, Irak habe mit der systematischen Zerstörung der kuwaitischen Ölfelder, Sammeleinrichtungen und Verladestationen begonnen. 190 kuwaitische Anlagen von 950 seien Opfer der irakischen Politik der verbrannten Erde geworden. Neal bestritt, dass die aufsteigenden Rauchwolken die Einsätze der Kampfbomber behinderten, während es heute Morgen noch aus Berichten mit Aussagen von Piloten ganz anders geklungen hatte. Danach hatten Piloten gesagt, dass die schwarze Ölrußwolke das Auffinden der Ziele behindere. So viel ist klar, 25% von Kuwait sind von schwarzem Ölrauch am Himmel belegt. Hier in Bahrain verdunkelte sich heute Mittag der Himmel und die Temperaturen fielen empfindlich. Bahrain liegt 400 Kilometer Luftlinie südlich von Kuwait entfernt und offenbar sind die Dimensionen der aufsteigenden und durch Nordwestwind in den Persischen Golf driftenden Wolke so groß, dass diese Auswirkungen so weit sichtbar werden. In der Information der amerikanischen Armee steckte heute Nachmittag auch ein Hinweis, dass die Iraker in Kuwait mit Exekutionen begonnen hätten. Die kuwaitische Exilregierung berichtete davon, dass Kuwaitis in Kuwait City Männer, Kinder, dass die Iraker in Kuwait City Männer, Kinder und Frauen auf den Straßen zusammengetrieben hätten und auf Lastwagen in Richtung Irak, in Richtung Bagdad abtransportierten. Ja, vielen Dank, Rainer Krawitz. Unterdessen hat der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen doch noch buchstäblich in letzter Minute eine Sitzung einberufen. Es wird eine Herausforderung für den Weltsicherheitsrat, der nun über Gorbatschows Friedensplan beraten will. In New York bin ich jetzt mit unserem Korrespondenten Martin Ebbing verbunden. Herr Ebbing, was weiß man eigentlich bis jetzt über die Sitzung des Weltsicherheitsrates? Man weiß nichts, weil diese Sitzung hinter verschlossenen Türen stattfindet. Was man weiß, ist, dass vor dieser Sitzung, die jetzt ungefähr anderthalb Stunden bereits tagt, es eine lange Diskussion gegeben hat zwischen den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates, also zwischen den USA, Großbritannien, Frankreich, China und der Sowjetunion, über dessen Ergebnis auch nichts bekannt geworden ist. Delegierte, die in den Sitzungssaal gegangen sind und befragt worden, wie sie denn die Chancen noch für eine Lösung in der letzten Minute ansehen, verhielten sich recht stumm und der Eindruck, dass man wohl nicht mehr so recht daran glauben mag. Ja, hallo? Aber es gibt plötzlich auch einen Hoffnungsschimmer. Gerade vor 10 Minuten gab es die ersten Berichte von Delegierten, die aus dem Saal kamen, die sagten, Überraschung der Journalisten, dass der sowjetische Vertreter nach Ablauf der Frist angekündigt habe, es gebe eine positive Äußerung des irakischen Außenministers zu einer amerikanischen Erklärung. Niemand weiß so ganz genau, was denn eigentlich eine amerikanische Erklärung sein soll, ob es sich dabei um das Ultimatum handelt, um 12 Uhr, also vor 15 Minuten, denn nun die Bereitschaft zum Rückzug an. Zu kündigen oder ob damit nur ganz allgemein eine Verständigungsbereitschaft von irakischer Seite aus gemeint ist. Der amerikanische Vertreter Thomas Pickering hat sofort auf dieser Sitzung danach gefragt, dass man doch bitte diese Erklärung etwas genauer spezifizieren soll. Und wenn sich diese Meldung nun bestätigen soll, dann wäre das vielleicht doch noch eine diplomatische Lösung in der allerletzten Minute. Aber bevor man zu optimistisch ist, muss ich noch einmal betonen, das sind alles nur Meldungen, die man auf dem Flur aufschnappt. Nichts ist bestätigt und das kann alles vielleicht auch ein großes Missverständnis sein. Ist denn eigentlich bekannt, ob die Sowjetunion einen Waffenstillstand beantragen wird? Und wird das noch Auswirkungen denn auf den Beginn des Landkriegs haben? Darüber ist nichts bekannt. Wie gesagt, das Ganze findet hinter verschlossenen Türen statt und die Delegierten sagen, dass der Ausschluss der Öffentlichkeit ganz bewusst hier auch weiter gewählt wird, um den sensiblen Prozess der Verhandlungen nicht zu stören. Und wenn man denn all das an die Öffentlichkeit tragen würde, was da besprochen werde, dann würde das diesen Prozess einer Findung einer diplomatischen Lösung sicherlich nicht sehr zuträglich sein. Vielen Dank, Martin Ebbing nach New York. Der Friedensplan Michail Gorbatschows und die Bedingungen, die der amerikanische Präsident Bush mit seinem Ultimatum verknüpft, liegen eigentlich gar nicht weit auseinander. Da der irakische Außenminister Tariq Aziz am Morgen in Moskau die Rückzugsbereitschaft des Irak unter den sowjetischen Bedingungen signalisiert hat, wären die Bedingungen für einen Frieden am Golf eigentlich gegeben. Weshalb sie das für die Vereinigten Staaten offenbar nicht sind, schildert nun Hans Tschech. Das Ultimatum ist abgelaufen, der Krieg am Golf spitzt sich trotz fieberhafter diplomatischer Bemühungen in letzter Minute auf eine militärische Entscheidung zu. Wir haben keinerlei Hinweise auf einen beginnenden oder bevorstehenden Abzug der Iraker aus Kuwait, hieß es in den letzten Stunden aus dem Pentagon. Präsident Bush ist zur Stunde, wie an den letzten Wochenenden in Camp David, zusammen mit Außenminister Baker, der von dort Kontakt mit dem sowjetischen Außenminister Besmertnich hält. Aber die Versuche, auch bei Beratungen bei den Vereinten Nationen in New York, in letzter Minute eine diplomatische Lösung zu erreichen, haben bis zu diesem Moment offenbar nichts erbracht. Das Ultimatum steht, hieß es aus dem Weißen Haus in Washington. Die Annahme des sowjetischen Sechs-Punkte-Plans durch den Irak ändere daran nichts. Und zur Ankündigung aus Moskau, dass man jetzt versuchen wolle, den sowjetischen Plan und das amerikanische Ultimatum zu vereinbaren, dazu sagte ein ungenannter Mitarbeiter des Weißen Hauses, es gibt nichts zu vereinbaren. Warten auf die Bodenoffensive. In Washington wird betont, der Ablauf des Ultimatums bedeute nicht, dass unmittelbar danach der Angriff beginne. Und bei der täglichen Presseunterrichtung in Saudi-Arabien gab Brigadegeneral Richard Neal, mittlerweile eine vertraute Erscheinung, keinerlei Hinweise auf einen direkt bevorstehenden Angriff. There were no combat losses during this reporting period, nor were there any enemy aircraft shot down by U.S. or coalition forces. Additionally, no aircraft have attempted to flee. Innerhalb der letzten 24 Stunden haben die Alliierten über 2.900 Lufteinsätze geflogen. In Kuwait teilte der General mit, brennen inzwischen 190 Ölquellen. Ein Viertel Kuwaits liegt unter einer dichten schwarzen Rauchwolke. General Neil berichtete von einer zunehmenden Zahl von Exekutionen in Kuwait. Er sprach von einer Terrorkampagne der Iraker, die offenbar Zeugen beseitigen wollten und gefangene Kuwaitis töteten. Für seine harte Linie findet Präsident Bush, soweit man das beurteilen kann, überwiegend Zustimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit. Äußerungen aus dem Kongress und eine Blitzumfrage zeigen, dass die Mehrheit der Amerikaner mit dem Kurs des Präsidenten einverstanden ist, nämlich Saddam Hussein keinen diplomatischen Ausweg zu lassen, sondern auf der vollen Erfüllung der UN-Resolutionen zu bestehen. Unterdessen hat der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow heute angesichts der drohenden Entwicklungen am Golf noch weitere diplomatische Bemühungen zur Unterstützung seines Friedensplans unternommen. Aus Moskau, Eduard Neumeier. Buchstäblich bis zu dem Moment, zu dem das amerikanische Ultimatum für Irak abläuft, mit dem Rückzug seiner Truppen aus Kuwait zu beginnen, versucht der sowjetische Staatspräsident die drohenden Folgen abzuwenden. Nachdem er bereits gestern Abend 90 Minuten mit dem amerikanischen Präsidenten George Bush gesprochen hatte, diesen aber nicht zur Annahme des inzwischen modifizierten 6-Punkte-Planes für eine Friedenslösung bringen konnte, hat Gorbatschow die Verantwortlichen mehrerer Staaten angerufen. So den britischen Regierungschef Mayer, den französischen Staatspräsidenten Mitterrand, den italienischen Ministerpräsidenten Andreotti, den ägyptischen Staatschef Mubarak. Vor einer Stunde telefonierte Gorbatschow mit Bundeskanzler Kohl und danach mit dem japanischen Regierungschef Kaifu. Gorbatschows Sprecher Vitali Ignatenka sagte auf einer Pressekonferenz am späten Nachmittag in Moskau, zu Irak gebe es keine Kontakte mehr, nachdem der irakische Außenminister Tariq Aziz nach zweitägigem Aufenthalt und intensiven Gesprächen via Teheran abgeflogen war. Laut Ignatenka ist Gorbatschow bemüht, noch schnellstens eine Sitzung des Weltsicherheitsrates durchzusetzen. Dort sollten alle Vorschläge zur Lösung des Konfliktes gesammelt, beraten und entschieden werden. Nach sowjetischer Vorstellung handelt es sich um den amerikanischen Abzugsplan für die irakischen Streitkräfte, der eine Räumungsfrist von lediglich 8 Tagen vorsieht, sowie um Gorbatschows eigenen Plan, in dem eine Frist von 21 Tagen genannt wird. Gorbatschow plädiere nach wie vor für eine Lösung, die, so wörtlich, einen tragischen Ausgang verhindern könnte. Ich möchte nicht, so zitierte Ignatenka den sowjetischen Präsidenten, dass der Schmerz jedes Einzelnen der Schmerz aller wird. Auf eine Frage, ob die Sowjetunion dabei sei, sich von den USA und vor allem vom Kurs der Vereinten Nationen zu entfernen, sagte Ignatenka, kein Wind wird uns von dem Kurs abbringen, der uns aufeinander zuführt. Aber es wäre schade, wenn die Chance der Friedensvermittlung vergebens gewesen wäre. Ignatenka wiederholte noch einmal seine Aussage vor der Presse vom Vorabend, als er über das anderthalbstündige Gespräch Gorbatschows mit Bush berichtet hatte. Beide hätten sehr ausführlich, tief und detailliert über die Golfkrise gesprochen. Dabei hätten beide Seiten die positiven Elemente ihrer jeweiligen Bemühungen anerkannt. Der irakische Außenminister Aziz war heute Mittag in Moskau ganz unvermittelt vor die Presse getreten und hatte in einer knappen Erklärung mitgeteilt, dass Bagdad dem modifizierten Plan Michail Gorbatschows zum Abzug der irakischen Armee aus Kuwait zugestimmt habe. Er würdigte die sowjetischen Bemühungen, die vom Irak geschätzt würden. Aziz, der keine Gelegenheit gab, Fragen zu stellen, äußerte sich nicht zu dem amerikanischen Ultimatum. Stattdessen griff er die amerikanische Darstellung auf, Irak führe einen ökologischen Krieg, es habe 150 Ölquellen in Brand gesetzt und Förderanlagen zerstört. Dies sei nicht wahr und diene nur der Ablenkung von der amerikanischen Aggression, sagte Aziz. Er teilte mit, Bagdad habe vom Weltsicherheitsrat die Entsendung einer Untersuchungskommission verlangt, die an Ort und Stelle die amerikanischen Behauptungen prüfen solle. Beobachter sehen in dieser Aufforderung einen weiteren Versuch, die Bodenoffensive der alliierten Streitkräfte hinauszuschieben. In Moskau hat heute Verteidigungsminister Jasow in einem Artikel für die Parteizeitung Pravda deutlich gemacht, dass es in der sowjetischen Führung Meinungsverschiedenheiten über die Irak-Politik gibt. Während das politische und amtliche Moskau den USA bis zur Stunde bescheinigten, mit den militärischen Aktionen gegen Irak im Rahmen der UNO-Resolution zu bleiben, behauptete Jasow heute, die USA hätten diesen Rahmen verlassen. Soweit zunächst unsere Berichte zu den Entwicklungen am Golf. Beinahe im Handstreich hat die thailändische Armee heute Morgen in Bangkok die Regierung unter Ministerpräsident Chatichai Shonhavan entmachtet und die Macht an sich gerissen. 20 Kilometer tief in den Irak vorgedrungen, meldete die Nachrichtenagentur Reuters aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Offenbar versuchen die Alliierten, die irakische Besatzungsarmee in Kuwait von sämtlichen Nachschubverbindungen abzuschneiden und sie so zur Aufgabe zu zwingen. Die Alliierten haben mit Beginn der Offensive um 2 Uhr nachts mitteleuropäischer Zeit eine Nachrichtensperre verhängt. Wie dennoch bekannt wurde, rücken vor allem amerikanische, britische und französische Verbände in mehreren Stoßkeilen durch die Wüste und von See her in Kuwait und Südirak vor. Sie stießen dabei auf weniger Widerstand als erwartet. Chemische Kampfstoffe würden von den irakischen Truppen offenbar bislang nicht eingesetzt. Die Soldaten Bagdads hätten sich zu Zehntausenden ergeben. Die Nachrichtenagentur der kuwaitischen Exilregierung meldete bereits einen völligen Zusammenbruch der irakischen Streitkräfte. Alliierte Einheiten hätten die strategisch wichtige Insel Failaka erobert. Dies wurde von irakischer Seite bestritten. Nach exil-kuwaitischen Angaben sollen bereits amerikanische Fallschirmjäger in Kuwait City gelandet sein. Unterstützt wird der Landeangriff von massiven Bombenangriffen auf irakische Stellungen. Auch die Region Bagdad war Ziel alliierter Luftangriffe. US-Präsident Bush hatte den Beginn des Landkriegs in einer kurzen Rede an die Nation bekannt gegeben. Mit dem am Samstag abgelaufenen Ultimatum habe Iraks Präsident Saddam Hussein seine letzte Chance vertan. Die Truppen der Koalition unternehmen am Golf, was richtig und gerecht sei. Die Befreiung Kuwaits sei jetzt in die letzte Phase getreten, hob Bush hervor. Die irakische Führung reagierte erst Stunden nach dem Angriff. In einer Rundfunkrede rief Saddam Hussein seine Armee auf, den alliierten Truppen mit aller Macht zu widerstehen und so wörtlich in der Mutter aller Schlachten standzuhalten. Am Vormittag feuerte der Irak auf den Norden Saudi-Arabiens 2 Skat-Raketen ab. Die Geschosse seien von US-Patriot-Abwehrraketen im Anflug zerstört worden, hieß es. In einem in Riad veröffentlichten Militärkommuniqué. Die Sowjetunion hat es bedauert, dass die Alliierten mit der Bodenoffensive zur Befreiung Kuwaits begonnen haben. Diplomatischen Bemühungen hätte mehr Zeit gegeben werden sollen, erklärte der Sprecher des Außenministeriums Churkin in Moskau. Der gemeinsam von der Sowjetunion und dem Irak ausgehandelte 6-Punkte-Plan wäre eine echte Chance zur friedlichen Beilegung des Konflikts gewesen, sagte Churkin. Regierungsparteien und SPD-Opposition in Bonn haben übereinstimmend den am Golf kämpfenden Alliierten Unterstützung und Solidarität bekundet. Für die Fortsetzung des Krieges sei allein der irakische Präsident Saddam Hussein verantwortlich, da er sich geweigert habe, seine Truppen aus Kuwait abzuziehen, hieß es. Bundesaußenminister Genscher bezeichnete die Bodenoffensive als die einzige Möglichkeit zur Durchsetzung der UNO-Resolutionen. Deutschland stehe in dieser entscheidenden Stunde auf der Seite der Vereinten Nationen, des Völkerrechts und der anti-irakischen Koalition. Für die SPD bedauerte deren außenpolitischer Sprecher Gansel, dass der Friedensinitiative des sowjetischen Staatschefs Gorbatschow nicht mehr Zeit gegeben wurde. Das Pokerspiel, das noch gestern den ganzen Tag über angedauert hatte, ist also seit heute Morgen, seit 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit, vorbei. Seit 2 Uhr nämlich läuft unter militärischer Führung der USA die Bodenoffensive gegen die Truppen des Kuwait-Aggressors Saddam Hussein. Zum genauen Stand der militärischen Operationen im Golfgebiet gleich mehr. Allerdings, und das sollten Sie jetzt schon wissen, meine Damen und Herren, die Militärs am Golf und in Washington haben eine Nachrichtensperre verhängt, sodass sich unsere Korrespondenten vor Ort oft nur auf verschlungenen Pfaden informieren konnten. Was sie aber zusammengetragen haben, werden wir natürlich sofort an Sie weitergeben. Informationen am Mittag heute also, die sich so gut wie ausschließlich um den Golfkrieg drehen werden, mit Beiträgen aus der Region selber, aus Washington, Moskau und von der Situation an der irakisch-türkischen Grenze. Soweit die Planung, jetzt kurz nach 13 Uhr, die aber jederzeit von der aktuellen Situation überholt werden kann. Saddam Hussein, der irakische Diktator, ließ sich bis heute Vormittag Zeit. Dann wandte er sich wieder einmal über das Radio an seine Untertanen. Hören Sie, was er seinen Landsleuten zu sagen hatte. The sons of our nation and humanity. At the time when the Security Council. An die Söhne unserer Nation und die gesamte Menschheit. Zur selben Zeit, als der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammensaß, um die sowjetische Friedensinitiative zu diskutieren, die wir unterstützt haben, begann der Verrat. Ausgeübt vom Verräter Bush und seinem Schurken Facht. They have decided to commit a crime of shameful and disgrace. Sie sind entschlossen, ein schändliches und schmähliches Verbrechen zu begehen. Sie haben den Verrat begangen, diese Feiglinge. Sie haben uns betrogen und den Bodenkrieg begonnen, einen großflächigen Bodenangriff. Facht, das sollte ich noch nachtragen, ist natürlich der saudi-arabische König. Soweit Saddam Hussein. Übersetzt hat den englischen Text mein Kollege Peter Kapern. Am Telefon in Bahrain bin ich jetzt verbunden mit dem Kollegen Rainer Krawitz. Herr Krawitz, was lässt sich jetzt kurz nach 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit sagen zur militärischen Situation am Golf? Ja, nach den Einschränkungen, die sie gemacht haben, alliierte Militärsprecher berichten inzwischen inoffiziell, dass die Bodenoffensive im Rahmen der Operation Desert Storm in etwa gut laufe. Die Amerikaner, die hier einen Armeerundfunk in der Region betreiben, berichteten, dass Einheiten über die saudisch-irakische Grenze nach Südirak in Richtung auf die Hafenstadt Basra durchgestoßen seien. Der französische Oberbefehlshaber General Garceau sagte, die alliierten Einheiten bewegten sich entlang der gesamten Front der Koalition. Schon am frühen Morgen machten Meldungen aus saudi-arabischen Militärkreisen die Runde, die über die kuwaitische Nachrichtenagentur Kuna verbreitet wurden, wonach die 15 Meilen vor der Bucht von Kuwait gelegene Insel Failaka von alliierten Truppen eingenommen worden sei. 500 bis 1000 Iraker seien gefangen genommen worden dabei. Westliche Militärkreise behandeln diese Meldung vorsichtig. Die kuwaitische Nachrichtenagentur meldete ebenfalls, dass sich eine kuwaitische Brigade den Weg in die 40 Kilometer westlich von Kuwait City gelegene Stadt Al-Jarrah freigeschlagen habe. Amerikanische Reporter, die bei der Offensive dabei waren und nach Saudi-Arabien zurückgekehrt sind, berichten davon, wie sich irakische Truppenteile, die eingekesselt wurden, ergeben hätten. Die irakischen Fronttruppen, die teilweise aus Wehrpflichtigen bestehen, seien offenkundig demoralisiert gewesen, sie seien hungrig und durstig gewesen und hätten gleichsam auf die Bodenoffensive gewartet, weil sie nach Hause wollen. Ortsangaben dazu wurden nicht gemacht. Amerikanische Marines haben die irakischen Linien in Richtung auf die südostkuwaitische Stadt Wawra durchbrochen, heißt es ebenfalls aus ungenannten Quellen. Sicher ist, dass die Luftangriffe Welle auf Welle weitergeführt werden zur Unterstützung der Bodentruppen. Vor 2 Stunden gab es hier in Bahrain Luftalarm und nach 5 Minuten Entwarnung. Aus bahrainischen Quellen verlautet, dass die Angriffe offenbar nicht der Insel galten, sondern dass Raketen über dem nördlichen Golf gesichtet wurden, was zeigt, dass der Irak durchaus militärisch handlungsfähig ist. Bei den Alliierten, so heißt es aus Berichten aus Washington, die wir hier auch bekommen können, werde die Fähigkeit des Irak zum Einsatz von chemischen Waffen nach wie vor ernst genommen. Die Soldaten seien aber darauf vorbereitet, sich gegen solche Giftattacken zu schützen. Der militärische Wert wird gering eingeschätzt. Dafür könne Irak aber bei solch einem Angriff nur eine Propagandaniederlage erleiden. Heute Morgen, unmittelbar nach Beginn der Offensive und vor Verhängung der Nachrichtensperre, hatten westliche Reporter noch davon berichten können, dass der deutsche Spürpanzer Fuchs Spuren von Senfgas an der kuwaitischen Grenze entdeckt hätte. Das lässt darauf schließen, dass Irak seine Warnung wahrgemacht und entlang der Grenze tatsächlich Chemiewaffen angebracht hat. Ansonsten sind die Berichte über die militärische Lage weiterhin mit allem Vorbehalt zu behandeln, weil die Alliierten eben keine der zahlreich durchsickernden Einzelinformationen bestätigen wollen. Dazu gehören solche wie die aus kuwaitischen Kreisen, dass Fallschirmjäger über Kuwait City niedergegangen seien oder dass die Truppen der Alliierten teilweise schon sehr weit nach Kuwait und in Südirak vorgestoßen sind. Rainer Krawitz in Bahrain, vielen Dank für diese Informationen und Ihnen alles Gute. Gieselherr Sorge fasst jetzt noch einmal zusammen, wie es heute in den frühen Morgenstunden, in den USA war es noch Samstagabend, zu der Entscheidung gekommen ist, gegen den Irak nun auch am Boden militärisch vorzugehen. Hier sein Bericht. Der amerikanische Präsident sprach von der letzten Phase zur Befreiung Kuwaits und gab sich zuversichtlich, dass die alliierten Streitkräfte ihren Auftrag rasch und entscheidend vollenden. Saddam Hussein habe bedauerlicherweise das Ultimatum ohne Zustimmung verstreichen lassen. Dafür habe er seine Anstrengungen verdoppelt. Kuwait und sein Volk vollständig zu zerstören, führte George Bush zur Begründung der eingeleiteten Bodenoffensive an und ging damit auf Berichte ein, die immer mehr brennende Ölquellen beschrieben und von Exekutionen kuwaitischer Bürger sprachen. Die Offensive begann im großen Stil mit Luft-, Boden- und Marineeinsätzen zugleich, die Kuwaits Befreiung von mehreren Seiten her und mit großem Aufwand betrieben, wie US-Verteidigungsminister Cheney ausführte. Alles sei sorgfältig geplant und zwischen den Alliierten abgestimmt worden, um die eigenen Opfer niedrig zu halten, erklärte Cheney, der gleichzeitig ankündigte, dass bis auf Weiteres über den Verlauf des Bodenkrieges keine Presseinformationen mehr stattfinden, damit das Leben der US-Soldaten nicht gefährdet würde, wie er sagte. Rund 1 Million Soldaten stehen sich in und um Kuwait gegenüber, die größten Streitmächte in einem Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg und die nach 5-wöchiger Luftoffensive nun zweifellos für eine blutigere und verlustreichere Auseinandersetzung sorgen werden als bisher. Die Bodenoffensive hätte jedoch bis zur letzten Minute abgesagt werden können, wenn Saddam Hussein das Ultimatum positiv beantwortet und die UNO-Beschlüsse anerkannt hätte. Die Alliierten versprechen sich einen relativ schnellen Erfolg ihrer Bodenoffensive. Mit über 50.000 Kampfeinsätzen haben ihre Luftstreitkräfte die irakische Armee zermürbt und von Nachschub und Kommunikation abgeschnitten. Mehr als ein Drittel des schweren irakischen Kriegsgeräts ist zerstört worden. Erste alliierte Vorstöße gelangten weit nach Kuwait hinein. Über die irakische Gegenwehr wollte sich Verteidigungsminister Cheney nicht äußern. Der Gegner sollte weiterhin nicht unterschätzt werden, meinte er. Die Zahl der irakischen Überläufer und Gefangenen stieg allerdings rasch. Der Bodenkrieg hat zunächst auch die letzten diplomatischen Bemühungen unterbrochen. George Bush war auf den Wunsch von Kreml-Chef Gorbatschow nicht mehr eingegangen, den Bodenkrieg weiter aufzuschieben. Washington blieb der sowjetische 6-Punkte-Plan zu weit hinter den UNO-Beschlüssen zurück und hätte den Irak der Verantwortung für die kuwaitische Aggression entzogen. Im Sicherheitsrat zeichnete sich auch kein anderes Bild ab. Dafür drohte in den Beziehungen der Großmächte Streit, je mehr sich die Sowjetunion für den Irak engagierte. Hier offenen Konflikt zu vermeiden und die militärische Überlegenheit nicht politisch verspielen zu lassen, waren für die Allianz wie US-Präsident Bush schließlich ausschlaggebende Gründe für den Beginn des Landkrieges, dessen politisches Ergebnis freilich von Dauer wie Verlusten erheblich beeinflusst werden dürfte. Die Sowjetunion hatte in den vergangenen Tagen fieberhaft versucht, genau das zu verhindern, was dann heute in den frühen Morgenstunden losbrach. Mit einem Friedensplan, der bald irakisch-sowjetisch genannt wurde, wollte Gorbatschow die Landoffensive, wenn schon nicht sofort verhindern, dann doch zumindest aufschieben. Wir wissen jetzt alle, und auch Gieselherr Sorge eben hat es noch einmal erwähnt, dies ist nicht gelungen. Die Vereinigten Staaten an der Spitze der alliierten Verbände zogen ihre Konsequenzen, nachdem gestern um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Ultimatum an Saddam Hussein ergebnislos verstrichen war. Eduard Neumeier in Moskau, gibt es denn über das, was Gieselherr Sorge eben berichtet hat, hinaus weitere Reaktionen aus dem Kreml oder aus dem sowjetischen Außenministerium zum Beginn der alliierten Bodenoffensive? Nein, eine offizielle Reaktion gibt es bisher nicht, aber zu Gieselherr Sorge müsste man doch noch anfügen, dass die Sowjetunion jedenfalls bisher, und zwar bis gestern Abend noch, versucht hat, den Eindruck zu vermeiden, dass sie sich sozusagen auf Seite Husseins schlage. Sie hat noch gestern Abend nach Ablauf des Ultimatums erklärt, dass Bagdad die letzte Chance habe verstreichen lassen und hat damit Bagdad die Schuld in die Schuhe geschoben. Die Sowjetunion hat auch nicht ihr volles Prestige hinter die Friedensinitiative Gorbatschow gesteckt, denn sie hat immer klar gemacht, es sei ein Versuch und sie hoffe, dass er zustande komme. Sie hat aber nie apodiktisch erklärt, dies sei die einzige Möglichkeit und wenn dieses nicht laufe, dann werde die Sowjetunion sozusagen vom Boden der gemeinsamen UNO-Resolution weggehen. Das hat die Sowjetunion nicht getan. Und Ignatenko, der Sprecher des Präsidenten, hat gestern noch ausdrücklich gesagt, dass kein Wind uns von dem Kurs der Zusammenarbeit mit den USA abbringen könne. Das ist doch ein recht weitgehendes Wort, das da gefallen ist. Aber es hat heute einen ganz anderen Kommentar zu den Ereignissen in Irak gegeben, und zwar aus Anlass einer der mächtigsten, wenn nicht sogar der mächtigsten Kundgebung, die überhaupt je in Moskau stattgefunden hat. Da zogen, als diese Kundgebung an der amerikanischen Botschaft vorbeizog, skandierten Tausende Malazi, Malazi, das heißt Prachtkerle, Punzkerle, toll macht ihr das, und galt als Zustimmung zu der amerikanischen Reaktion, zum amerikanischen Verhalten in Irak. Das wurde noch dadurch deutlich, dass auch die Unterstützung für Hussein als eine Schande dargestellt wurde. Also man kann davon ausgehen, jedenfalls nicht nur bei dieser Demonstration, sondern auch in vielen Beobachtungen und Gesprächen, dass das Verständnis und die Sympathie für die Amerikaner weit überwiegt. Herr Neumeier, in Moskau selbst ist ja, Sie sprachen es oder deuten es schon kurz an, eine große Demonstration im Gange. Worum geht es denn da? Es ist schon die dritte Demonstration innerhalb von 3 Tagen und die zweite für Boris Jelzin. Die erste fand am Freitagabend statt und es waren etwa 300.000 Menschen beteiligt. Gestern gab es eine zweite Demonstration. Diese zweite Demonstration war anlässlich des Tages der Armee. Als Unterstützung für die Armee, als der integrierende Kraft der Sowjetunion gedacht. Und im Übrigen war es eine Veranstaltung der orthodoxen dogmatischen Kräfte, die dabei eben zum Ausdruck brachten, dass der sozialistische Weg der einzige sei und die Sowjetunion, so wie sie bestehe, bewahrt werden müsse. Die heutige Demonstration war nochmal eine Folge der Freitagsdemonstration und zugleich eine Reaktion auf die gestrige, die verstanden wurde als eine Demonstration gegen die Demokratisierung. Heute nun waren weit mehr als 500.000 Menschen auf dem Platz und um den Platz an der Manege dabei. Man kann diese Zahl deshalb ziemlich genau sagen, weil der Platz an der Manege beim Kreml eben mindestens 500.000 Menschen fasst und erreichte nicht aus, um alle Demonstranten heute aufzunehmen. Vielen Dank, Eduard Neumeier nach Moskau. Heute Morgen nahm auch Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher Stellung zum Beginn der alliierten Bodenoffensive. Auf die Frage, in welchem Umfang die Bundesregierung über die Pläne der Verbündeten informiert worden sei, sagte Genscher: Wir haben mit den westlichen Alliierten, aber auch mit der Sowjetunion,